Was verrät das genetische Profil noch über das Aussehen der Schamanen? Die Haare werden dunkelbraun bis schwarz gewesen sein, glatt und nicht gelockt oder gewellt. Die Augen dagegen blau, erklärt Wolfgang Haag, wobei das Blau auch ins Grün spielen kann. In jedem Fall hatte sie eine helle Augenfarbe. Klingt nach einem aparten Kontrast. Wie es zu den hellen Augen kommen konnte, ist aktuell noch Gegenstand wissenschaftlicher Diskussionen. In Afrika sind sie selten. Die dunkle Pigmentierung schützt auch da vor der Sonne. Weil das weiter im Norden nicht so wichtig war, konnten sich Mutationen leichter durchsetzen, die zu weniger dunklen Pigmentierungen in der Iris führten. Selbst wenn diese keinen wesentlichen Vorteil brachten. Dass helle Augen sich dann stärker verbreiteten, als es dem Zufall entspräche und auch erhalten blieben, als die Landwirte mit ihren eher dunklen Augen aus Anatolien kamen, könnte mit der sexuellen Selektion zusammenhängen. Die Menschen nahmen Trägerinnen und Träger von hellen Augen, als besonders attraktiv war. Ob die neue Deutsche Welle-Band Ideal wusste, welche evolutionären Weisheiten sie verkündete, als sie sang »So blaue Augen, wenn du mich so anschaust«, wird mir alles andere egal? Wir müssen also Carol Schauer bitten, ein aktualisiertes Bild der Schamanin zu malen. Als er sich 2004 ans Werk machte, waren diese Einsichten noch unbekannt. Jetzt wissen wir also, dunkel braune bis schwarze Haare statt blonde, helle blaue oder blaugrüne Augen statt braun-olive. Und die Haut? Wir wissen nicht, wie dunkelhäutig die Jäger und Sammler nun tatsächlich waren, sagt Johannes Krause. Ob die frühen Europäer also eher den heutigen Menschen aus Zentralafrika glichen oder vielleicht doch jenen aus dem arabischen Raum, muss offen bleiben.